Lição 12. Ao telefone. 1. Bin ich mit Nummer 21506321 verbunden? É do 21506321? Ich habe mich verwählt. Foi engano. Es war. Foi. Irrtum. O engano. Eine Nachricht hinterlassen. Deixar recado. Sagen Sie. Diga. Er, sie hat angerufen. Telefonou. Bin ich mit Silvia verbunden? É da casa da Silvia?